Ja, hallo bei Schnickschnack, der professionellen Sendung aus Mittelfranken. Das Programm funktioniert wieder nicht, wie es soll, wie immer. Ich habe ja gesagt, am Anfang, ne? Geht wieder alles. Ich wollte nur die Startmusik anmachen und habe mir gedacht, jetzt benutze ich mal das Programm von hier. Hättest du die dreijährige Technikerausbildung jetzt ersparen können, Andreas? Das gehört zum Konzept. Das gehört alles zum Konzept und jetzt geht auch noch der Media Player nicht. Ich bin. Also da der Andreas überfordert ist, sage ich mal herzlich willkommen zu Schnickschnack. Heute mit trockener Hintergrundmusik. Frechheit. Frechheit. Ja, Mensch. Jetzt kann es losgehen. Ja, jetzt kann es endlich richtig losgehen. Bleiben Sie dran. Ja, alles wird gut. Halli, hallo, hallöle. Schnickschnack, die spritzige, aufgeregte, investigative und gedeihliche Sendung aus Franken. Mit dem endlich mal wieder gesunden Christian Hilgert, hallo Chris. Hallo. Max. Und natürlich Andreas Weber, unseren Technik-Freak. Ja? Ja, der hat alles im Griff. Chris, ich habe gehört, du hast jetzt mehrfach dir den Knöchel verstaucht beim Fußballspielen in den letzten Monate. Ja. Wie ist es so, wenn man auf dem Feld von, wo spielst du? In Tierberg. Tierberg. Genau. Tierberg. Das ist so wie eine Männergrippe praktisch. Ja, kannst du dir das vorstellen? Humpeln die alle auf. Also habt ihr gewonnen damals? Wir verlieren meistens. Ist so euer Ding. Aber du gewinnst natürlich, auch wenn du verlierst, natürlich an Erfahrung. Ja, ne? Man, dabei sein ist alles. Ja, ganz genau. Genau, das sagen sich auch immer nur die Loser. Chris. Wir haben heute einen Studiogast. Die Überleitung von Michael, Loser, würde ich mal sagen. Michael Jakob, hallo. Ja. Ja, jetzt mal die Frage an dich, Andreas. Michael Jakob, bekannter Poetry Slammer, ja. Was erwartest du dir heute von dieser Sendung? Ich erwarte mir heute mit diesem Gast geistige Höhenflüge. Okay. Und ich habe mir heute gedacht, wir machen heute mal so ein bisschen eine Labersendung. Die letzten Sendungen, ich weiß nicht, die waren sehr gepackt. Irgendwie, da war fast schon gehetzt vom Reden. Und heute würde ich gerne einfach mal alles rauslassen, was da so in einem drin schlummert. Was ist denn so das Stichwort der Woche für dich, Chris? Das Stichwort der Woche? Ja, sag mal spontan. Keine Ahnung. So was muss man eher sagen. Und dann kommt es dann spontan, wenn ich das will. Also Stichwort nicht, der Woche, was war diese Woche? Aschermittwoch. Aschermittwoch, ja. Habt ihr Fasching gefeiert? Ich musste. Also mein Arbeitskollege, der wollte auch fasten und dann hat er es vergessen gehabt. Und dann hat ihn seine Schwester angerufen und die hat dann gesagt, ess halt kein Fleisch und es ist Fastenzeit, aber war schon zu spät. Ja, dann, wenn's schon angebrochen ist, dann muss man es gleich aufs nächste Jahr verschieben. Ja. Was war denn für dich das Stichwort, Andreas? Weiß nicht. Das ist alles so, zurzeit ist alles so, die Zeit geht so, ich weiß nicht, das Jahr kann sich nicht entscheiden. Dann ist mal wieder Frühling, dann ist mal wieder Winter kurz und alles ist so, und überall ist, also weißt du, so, du hast das Gefühl, die Zeit vergeht nicht, die Tage kriechen, die Stunden rennen und ich weiß nicht. Und dann ist alles von dieser amerikanischen Blutwurst, ist ja alles überschattet momentan. Und ich bin dann immer im Internet unterwegs und dann geht's mir noch dreckiger, dann will ich am liebsten abkotzen den ganzen Tag. Also es ist richtig cool zurzeit. Also insofern, ich habe kein so richtiges Stichwort, aber wir werden später noch freies Assoziieren spielen mit dir, Michael, Entschuldigung. Ja, und darfst du auch Michael sagen. Man kann auch mal ein Vokal vergessen. Oder zwei. Stimmt, zwei. Mensch, da hat jemand mitgezählt. Thema ist. Ich kann auch Mathe. Ich freue mich sehr dann, wenn wir gleich richtig anfangen zu reden, weil das ist hier gerade nichts. Wenn der Chris anfängt zu reden, dann ist meistens Hopf und Malz verloren. Der lacht nur, ne? Dabei habe ich ihn getroffen. Ich habe dich getroffen, gell? Gerade. Mich getroffen? Ja, getroffen? Ja, richtig ins Herz rein. Ins Herz getroffen? Nee, okay. Wir haben heute einen Studiogast, Michael Jakob, Poetry Slammer. Ja? Vor allem auch Veranstalter, oder? Auch, ja. Ich habe viele Gesichter. Keins davon ist hübsch, leider. Ja, das ist im Radio scheißegal. Ja. Deswegen arbeitet ihr hier. Ja. Ja. So schaut's aus. Ja, also du bist Moderator. Kann man dich buchen als Moderator, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Geburtstag, das soll so eine Gala-Veranstaltung werden. Wie wäre es denn, wenn ich da einen schicken, mit einem guten Gesicht Mann quasi haben möchte zu moderieren. Soll ich rausgehen? Also kann er rausgehen? Ist das jetzt eine Anfrage von dir? Oder? Ja, ist einfach so, was moderierst du so in deinem Schaffen? Was moderiere ich? Also der Schwerpunkt ist tatsächlich Poetry Slam bei allem, was ich so mache. Mhm. Veranstalten und auch moderieren. Bin aber offen und komme auch nicht ursprünglich aus dem Poetry Slam. Bin aber offen für jede Art der Bühnenveranstaltung. Wo kommst du dann her? Aus welchem Comedy und Kabarett-Theater tatsächlich. Okay, damit Poetry angefangen. Ist ja noch nicht so alt, ne? Ja, da gibt's schon, aber also, so der Durchbruch war jetzt erst in den letzten 10 Jahren, kann man sagen. Mhm. Und im Prinzip moderiere ich dann auch politische Podiumsdiskussionen, Vernissagen in Museen, also wo ich halt gebucht werde. Und das ist alles ist irgendwo eine Herausforderung. Man muss sich halt dann entsprechend einarbeiten und auf der Bühne trotzdem versuchen, man selbst zu bleiben. Bist du dann so gut vernetzt oder wie kriegst du dann die Aufträge? Hauptsächlich über Empfehlungen. Also ich versuche halt, wenn ich auf der Bühne stehe, dann versuche ich einfach 100% zu liefern. Mhm. Und dann sieht einen der eine mal und empfiehlt es der anderen weiter und die sagt dann, oh, der war bei uns so super, könnt ihr den nicht auch brauchen. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich außer Homepage und Visitenkarten kein Geld für Werbung ausgeben muss. Und Wikipedia-Eintrag. Wir hatten es vorhin schon. Der kostet ja nichts. Der kostet nichts, aber der ist repräsentativ. Poetry Slam. Was ist Poetry Slam für den unbefleckten Zuhörer? Poetry Slam ist eine Leseplattform, bei der Menschen nackt Texte vorlesen. Nein, Blödsinn. Also für alle, die es immer noch nicht wissen, Poetry Slam ist ein Literaturwettstreit, der folgenden Regeln folgt. A, selbstverfasst. B, Zeitlimit. C, keine Hilfsmittel. Aber Klamotten dürfen natürlich anbleiben. Und das kann man... Also wer will, ne? Wer will. Aber also, die wenigsten Menschen sollten sich ausziehen. Das ist aber eine andere Sache. Also Poetry Slam ist nichts fürs Auge, oder was? Doch schon auch. Also wir haben sehr hübsche Poetinnen und sehr hübsche Poeten natürlich auch. Okay. Ja, also richtige Sexsymbole kann man da fast schon sagen. Da stinkt Robbie Williams ab dagegen. Nee, also man muss es live sehen. Man kann es nicht erklären, man kann es sich auf YouTube anschauen, dann sieht man so einen Text, aber Slam lebt von dieser Atmosphäre, dass ich im Publikum bin, dass ich mitbestimmen darf, wer Sieger des Abends wird. Und wenn es einem danach nicht gefällt, dann muss man auch nicht wiederkommen. Aber die Zuschauerzahlen sprechen da ja zum Glück eine andere Sprache. Wettstreit hast du, da steht ja scheinbar im Vordergrund. Am Schluss wird dann quasi abgestimmt per Klatschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich war einmal auf einem Poetry Slam, ich glaube, da habe ich dich sogar auch gesehen. Das war in Fürth. Du hast ja quasi, könnte man sagen, du bist der Poetry Slam Titan von Franken. Ist Gott. Wie sagt man noch? Nicht so tief stapeln, bitte, nicht so tief stapeln. Naja gut, aber du hast die Szene, sagen wir mal, ohne dich wäre die Poetry Slam Szene in Nürnberg jetzt nicht ganz so aktiv, kann man das so sagen? Sie wäre später gestartet, glaube ich. Also es gibt mittlerweile sehr viele Leute, die was machen. Es gibt ja auch, unser Slam ist ja nicht mehr der einzige in Nürnberg. Wir haben das halt schon sehr früh begonnen. Also wo ist das dann? Wir sind im Gutmann aktuell mit dem Wortgefecht. Also das ist so der Original Poetry Slam, der jetzt seit 2005 wirklich auch durchgängig existiert. Jeden Monat stattfindet mit der Ausnahme der kleinen Sommerpause. Aber es gibt noch weitere Slams. Also zum Beispiel der Südpunkt macht jetzt auch einen kleinen Slam, speziell für Lokale und für Nachwuchs wieder. Der große Hype ging mal so zu 2007, sage ich mal, los, als der WDR was gemacht hat. Und dann nochmal natürlich, als YouTube immer größer wurde und Facebook. Und dann natürlich nochmal der Julia Engelmann-Hype natürlich. Da ist nochmal ganz viel auf das Format aufmerksam geworden. Und ich denke, dass es dann vielleicht 3-4 Jahre später gestartet hätte, wenn ich nicht gewesen wäre. Aber an sich ist das Format unaufhaltsam. Unaufhaltsam. Geht es nach, ist es so, dass das immer noch mehr Zulauf kriegt zurzeit? Oder ist es eher so, dass sich jetzt da so eine Community gefunden hat und das dann so gleich bleibt, die Besucherzahlen im Schnitt grob gehackt? Also der Engelmann-Hype ist jetzt erst 2 Jahre her. So. Entschuldigung, was ist der Engelmann? Der Engelmann, Julia Engelmann, ja. Dieses Video, das dein Leben verändert, was viral ging und die, keine Ahnung, mittlerweile 8-Millionen-Marke geknackt hat, wo dann plötzlich alle über Poetry Slam als neuen Trend berichtet haben. Mit dir wären es 8 Millionen 1 gewesen. Ja. habe ich nicht gesehen. Aber ich kenne andere Poetry Slammer. Es schaffen ja immer wieder Leute aus der Szene raus, wie zum Beispiel jetzt Hazel Brugger zum Beispiel, die ja dann irgendwie im Fernsehen öfter mal auftritt oder halt auch wirklich Kabarett anfangen zu machen. Nico Semsroth kenne ich noch, den habe ich sogar mal in Fürth gesehen, da war irgendwie als Gast da. Wen kenne ich noch? Na gut, Marc-Uwe Kling, die ganzen bekannten Gesichter. Es scheint also immer so zu sein, dass es auch eine Rampe ist, um quasi sich weiterzuentwickeln. Siehst du das auch so? Eine ganz große Sprungschanze, würde ich sogar sagen. Ja. Ist es schon so, dass Poetry Slam so ein bisschen die Talente sammelt, also die gut sind. Man bekommt ja dieses direkte Feedback. Wenn man was aufhört, hat man Erfolg. Wenn man Erfolg hat, macht man weiter und hat auch Bock, sich vielleicht noch mehr zu verbessern. Und es ist schon so, dass sowohl im Literaturbereich, aber auch im Comedy- und Kabarettbereich sehr, sehr viele Preise eben an Slammer gehen. Mhm. Oder mittlerweile dann oft auch ehemalige Slammer, also die Namen, die du jetzt aufgezählt hast, da ist keiner mehr aktiv. Ja. Aber das ist auch Ingeborg-Bachmann-Preis zum Beispiel und so. Das sind ja wirklich Preise, die abgestaubt wurden von Leuten, mit denen ich jetzt dann auch persönlich auf Facebook befreundet bin, weil ich sie durch dieses Format kenne. Mhm. Und ich sage immer, wenn man sich jetzt heute einen Poetry Slam anschaut oder, sag mal, regelmäßig anschaut, wird man da im Laufe einer Saison definitiv zwei Namen in 3-4 Jahren dann irgendwo im Fernsehen vielleicht wieder sehen. Mir ist aufgefallen, ein paar Jahre her, dass ich mal auf einem Poetry Slam war, mir ist aufgefallen, dass sich da so Genres rausbilden. Also es gibt so Ästhetiken und, sag mal, gerade der Ernsthaftigkeit oder der Ironie in dem Ganzen. Und beobachtest du das auch? Und wenn ja, verändert sich das mit der Zeit? Also du weißt, was ich meine, so der ernsthafte Poet, der ein Gedicht vorträgt, wirklich auf seine Art und Weise versucht, sich mit Lyrik auszudrücken, dann der Nächste, der irgendeine lustige Geschichte erzählt aus seinem Leben. Und weiß nicht, du kennst dich da besser aus, aber ist es so, dass sich da diese Genres so ausbilden und auch so bleiben, oder ist da irgendwie Dynamik drin? Frage, ich weiß, sorry. Aber das ist eine schwierige Frage, aber auch eine sehr gute. Die Dynamik liegt in erster Linie, glaube ich, im Professionalisierungsgrad. Mhm. Also diese Genres gibt es immer noch. Es gibt immer noch die Poetinnen und Poeten, die mit ernsthaften Themen kommen. Liebeskummer ist natürlich zeitlos, aber auch Sexismus, Mobbing, also diese Themen sind da, die sind auch aufbereitet. Die sind dann oft auch, da ist nichts zum Lachen, das ist einfach ein ernstes Thema. Ist dann oft auch sehr theatralisch inszeniert natürlich mit Körper und Stimme, was halt da so geht in diesen Einschränkungen. Und es gibt immer noch die einfach gnadenlos, brachial lustige Comedy-Geschichten lesen. Und die Genres selber, glaube ich, verändern sich wenig, also auch auch die Schwerpunkte nicht. Also es ist nicht so, dass es immer lustiger wird. Aber der Gesamteindruck der Professionalisierung, also es ist keine Hobbyveranstaltung mehr. Wenn man zu einem Slam geht, wenn ich jetzt im Jutz, sage ich mal, sonst wo, zu einem Slam geht, der 2 Euro Eintritt kostet, wo dann vielleicht 7 Leute vom Ort mitmachen, ist natürlich nicht das Niveau da. Aber die großen, gut organisierten Slams haben mittlerweile einen Profi-Anteil von locker 40-50%. Also das sind wirklich Leute, die machen das haupt- oder nebenberuflich, die reisen durchs Land, die haben teilweise ihre eigenen Shows, ihre eigenen Bücher und das schlägt sich natürlich nieder. Also darf ich kurz nachfragen, das ist wahrscheinlich auch eine blöde Frage, aber es würde mich jetzt interessieren, du hast gesagt, es gibt Leute, die machen das hauptberuflich. Ich meine, klar, ein Schriftsteller, ein Lyriker kann das natürlich selbstverständlich hauptberuflich machen, aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt, wenn ein Mensch sagt, ich will jetzt vom Poetry Slam leben, wie kann man das aufziehen? Muss man dann immer von Stadt zu Stadt tingeln und kriegt man dann von dem Eintritt, oder wie funktioniert das? Oder verkauft ihr dann Bücher nach dem Auftritt? Oder, also, da kannst du wahrscheinlich nicht davon leben. Du kannst, wahrscheinlich macht das auch jeder anders, aber wie kann ich mir das grob vorstellen, als jemand, der von keine Ahnung hat? Ja, also man sollte nicht auf die Slam-Bühne, weil man sagt, ich möchte jetzt damit Geld verdienen. Ja. Das ist so die Grundvoraussetzung. Man sollte mitmachen, weil es einen Spaß macht. Ist natürlich auch, also wenn man gut ist, wird man halt auch für Sachen gebucht, die gut bezahlt sind, sage ich jetzt mal. Es ist schon so, dass, also ich kann es von unserer Sicht, dass jeder Slam macht es ein bisschen anders. Und ich möchte jetzt auch nicht in die genauen Zahlen gehen. Es ist aber schon so, dass die Slams, die wir organisieren, ja auch über den Kulturschockverein, der ehrenamtlich im Hintergrund arbeitet, dass die Leute, die auf Tour sind, schon eine kleine Gage auch bekommen. Aber auch unsere lokalen Leute bekommen ein kleines Trinkgeld. Also es ist nicht so wie früher, dass man dann auf einen Slam geht, da sich da vorbereitet hat, seinen Text liest und dann eine Getränkemarke bekommt und wieder nach Hause geschickt wird. Also das ist schon auch so, dass die lokalen Leute ein kleines Trinkgeld bekommen für den Aufwand, Verpflegung komplett, also unbegrenzt freie Getränke, in den größeren Slams auch ein warmes Abendessen und alles. Fahrtkosten werden immer erstattet bei uns und wie gesagt, die Leute, die dann von weiter her kommen, die dann oft auch 2-3 Tage auf Tour sind, bekommen schon so einen kleinen Tagessatz pro Slam. Würde nicht reichen, um nur davon zu leben, klar. Aber um zumindest hinzukommen und Also wenn man das 30 Tage im Monat machen würde, könnte man auch davon leben, tatsächlich, aber wer will das schon? Nichtsdestotrotz sind diese Bühnen ja auch eine Möglichkeit, gesehen zu werden. Vielleicht hat man gerade ein Thema, irgendjemand sitzt im Publikum und sagt, oh, ich habe demnächst eine Veranstaltung in meiner Firma zu der Thematik, und zack, wird man gebucht. Ja. Und gerade wenn man gebucht wird oder eine Galashow hat mit einem Theater zusammen, gibt's ja mittlerweile alles, dann sind natürlich auch mal Gagen drin, wo man sagt, ja, das sind Gagen. Mhm. Und da würden dann vielleicht 5-6 Auftritte im Monat reichen. Mhm. Darauf zu hoffen, diese 5-6 Auftritte zu bekommen, ist natürlich utopisch, sondern ist dann eher so, dass man vielleicht 10 hobbymäßig macht und dann noch 3 hat, die dann die Kohle bringen. Okay, nächste Frage ist, Abgrenz, also für mich ist, also Poetry Slam in meinen Augen ist ja immer ein relativ kurzes Format. Also es ist ja immer diese zeitliche Begrenzung dabei. Das heißt, du hast eine Nummer, die, ich glaube, 5 Minuten, ne? Bei den regionalen Slams meistens 7. Aber, 7. Ja. Jedenfalls zeitlich eingegrenzt. Du musst, und dann kommt jemand von der Firma und sagt, du, zu dem Thema, ich habe eine Gala-Veranstaltung. Dann kann sich derjenige ja schlecht hinstellen und sagen, ja, ich bin Poetry Slammer, ich mache nur 7-Minuten-Nummern. Heißt es, ist da die Grenze erreicht, dass man dann schon in Richtung Kabarett-Stand-Up geht? Ist es, weißt du, was ich meine? Oder hat jeder Slammer dann auch gleichzeitig noch ein Stand-Up-Programm in der Hinterhand, der das profimäßig macht? Nee, nicht alle. Oder stellen die sich dann hin und feuern eine 7-Minuten-Nummer nach der anderen ab? Also wenn man, sagen wir mal so, Beispiel Firma jetzt, ja. Da ist es dann natürlich oft auch so, dass dann 3-4 Leute eingeladen werden, die zu einem Thema was machen. Mhm. Und dann ist man schon wieder bei der halben Stunde, und länger als eine halbe Stunde Unterhaltungsprogramm ist bei Firmenfeiern schon wieder unüblich. Und wenn man jetzt weiß, was sich solche Firmen dann oft für eine Band oder für einen DJ kosten lassen, wenn man das durch 4 teilt, ist immer noch gut was da tatsächlich. Ja. Und gerade wenn es dann noch darum geht, wir haben ein Thema und möchten, dass dazu Texte geschrieben werden, also Auftragstexte, kann man ja nochmal höher ansetzen natürlich. Und das ist natürlich schon was, wo man auch von nehmen kann. Mhm. Chris, hast du eine Frage? Ja, du hast gesagt, Poetry ist halt praktisch ein guter Einstieg, wenn du dann später mal Stand-Up machen willst oder willst Kabarett machen. Aber auch Literatur, also auch Buchvertrag, sage ich jetzt mal. Ja. Lyrik. Lyrik. Und es kommt davon, dass du halt so einsteigst, dass du einfach mal vorliest. Vorliest oder auswendig? Das ist der große Vorteil dann. Genau, also es ist ein offenes Format, jeder kann mitmachen, jeder kann sich ausprobieren. Und der Vorteil gegen Open Stages, wo man dann halt dann auch mit Musikern im Wettbewerb, also muss auch nicht mal ein Wettbewerb sein, aber wo man trotzdem im Vergleich steht, oder gerade auf eine Comedy-Bühne, wo man dann lustig sein muss, ist halt nochmal was anderes. Das stimmt, beim Slam geht eben jede Stilrichtung. Und das ist das Schöne, dass man eben wirklich nur mit Stimme, mit Körper und, wenn man es möchte, ein Textblatt mit wenig Aufwand quasi seine Thematiken ans Publikum bringen kann. Lass uns ein bisschen über die Nürnberger Szene reden. Wir haben jetzt hier einen Nürnberg-Regionalbezug. Was du kennst ja bestimmt auch die Szenen in überregionalen. Du warst bestimmt schon mal woanders auch auf Slams, bestimmt 100%. Ja, ich war auch schon in Fürth. Ja, und in Zirndorf vielleicht sogar. Gibt es in Zirndorf einen Slam? Ja, natürlich gibt es da einen Slam, sonst wäre ich da doch nicht hingezogen. Ach so, okay. was macht die fränkische Slammer-Community aus? Oder auch der Stil vielleicht? Gibt es da einen Stil? Einen Stil gibt es nicht, würde ich sagen. Was in Franken, wo wir sehr früh waren, wir waren sehr früh vernetzt tatsächlich. Wir hatten lange Zeit ein Forum, frankenslam.de, die Seite gibt's immer noch, ist jetzt eine statische Seite, wo man Termine findet. Ich wiederhole es nochmal, www.frankenslam.de, alle Slam-Termine der Region. Und konnten uns halt austauschen von Anfang an. Also die anderen Veranstalter in Franken konnten da ein Topic aufmachen und sagen, hey, ich habe einen Slam, meldet euch an. Und dadurch waren unsere Slams eben immer gut besetzt auch von Anfang an. Und auch wenn du hier angefangen hast, hattest du halt hier im Umkreis der Mobi-Card, sage ich mal, ein Dutzend Slams jeden Monat. Mhm. Was in anderen Regionen, mittlerweile ist es fast überall so, aber vor 10 Jahren war das in anderen Regionen undenkbar, dass es so geballt ist. War vielleicht noch Ruhrgebiet und Hamburg, wo es mehr Slams im Umkreis von 50 Kilometer gab. Also Nürnberg war seiner Zeit voraus. Franken an sich, ja. Aber so ästhetisch kannst du da nichts feststellen. Wir haben sowohl gute, lustige Leute, aber auch unglaublich gute, lyrische Leute. Ja. Also Pauline Füg hat hier in Franken angefangen, wohnt jetzt auch mittlerweile wieder in Franken in Würzburg. Mimi Meister, fränkische Meisterin, also die bisher einzige Frau, die den Meistertitel in Franken geholt hat, war kurz darauf im WDR auch. Ist jetzt mittlerweile im Theater Nürnberg angestellt. Peter Parks. Aber nicht als Slammerin, oder? Nee, Peter Parks ist bundesweit bekannt. Nürnberger Slammer Helmut Steierwald macht jetzt gerade Comedy, richtig gibt da richtig Gas drinnen, ist ja auch ein Nürnberger Slammer. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Julian Kalks. Du hast Zeit. Ist er für die ernsten Töne, also er kann auch lustig, aber der hat richtig gute ernste Sachen auch, der jetzt auch weit über die Region angefragt wird. Martin Geier, Urgestein der deutschsprachigen Slam-Szene, jetzt kein Nürnberger mehr, weiß nicht, ob man das so laut sagen darf, ist vor kurzem weggezogen, aber hat auch 10 Jahre. Ja, nach Fürth, ja. hat 10 Jahre in Nürnberg gewohnt und ist auch wirklich von Hamburg bis Zürich überall gewesen. Also den kennt jeder, der ein bisschen in der Szene ist, kennt Martin Geier auch tatsächlich. Und da haben wir schon Frau Wortwahl früher noch, hat halt auch aufgehört, Familienplanung. Also es gibt einige Namen, da sind wahrscheinlich noch mehr zu nennen, aber aber so grundsätzlich ist von allem was dabei. Du kannst es nicht sagen, die Nürnberger machen am liebsten Witze über Hundekot. Nee, dadaistische Nudistengedichte sind es. Ah, okay, das klingt ja zum Beispiel schon sehr interessant. Das wäre jetzt was, wo ich sage, wenn du mir jetzt da sagst, da kommt jemand, der nudistische Dada praktiziert. Eigentlich mache das nur ich, aber... Achso, du machst nudistisch, deswegen auch nackt. Ja, nein. Du hast das schon so einfließen lassen, gell? Das ist ja ganz schlauer. Das ist ja ganz schlauer, Chris. Ich wollte eine kritische Frage stellen. Oh. Ja. Man hört ja immer wieder Vorurteile gegen Poetry Slam. Nein, wer sagt denn sowas? Ja, ich habe gehört, die türmen da Wortungetüme aufeinander in einer, also ich spreche jetzt mit der Sprache des Kritikers, es ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Das sind Teenies, die Gedichte schreiben, die nicht besonders wertvoll sind. Regentropfen, Trapfen, Trupfen über mein Fenster, Klopfen, Topfen, weißt schon, was ich meine. Was würdest du so einem Kritiker entgegnen? Was ist deine Verteidigung gegen diese infamen Behauptungen? Dem würde ich folgenden Ratschlag geben. Schau, dass du ganz schnell eine Zeitmaschine findest, reist 13 Jahre zurück und du wirst deine Vorurteile sowas von bestätigt bekommen und für immer glücklich mit deiner Meinung sein. Wenn du aber vielleicht deinen kritischen Blick mal hinterfragen möchtest, würde ich dir raten, besuch das Wortgefecht in Nürnberg oder den Poetry Slam in der Kofferfabrik. Das sind professionell besetzte Slams, wo das vielleicht einmal im Jahr passiert. Okay, wenn du dann genau den Tag erwischst, dann hast du trotzdem noch 10 richtig geile Texte gehört. Du springst hier also in die Sprenge und sagst, wir haben uns weiterentwickelt als Community oder als die Poetry Slammer an sich haben sich weiterentwickelt, die haben gelernt. Es wird immer besser, meinst du? Ja, was als gelernt ist, ist... Verfeinert. Verfeinert, dran geblieben. Es ist, wie gesagt, es ist nicht mehr nur Hobby, es ist eine Berufung. Mhm, okay. Wir hören ja hier auch nicht auf. Wir geben ja nicht Ruhe, bis wir die Weltherrschaft haben. So lange arbeiten wir weiter. Okay, ja, das hört sich doch gut an. Lass uns mal das lustige freie Assoziierungsspiel spielen. Oh je. Wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht. Das war mal cooler, mal nicht so cool. Ich habe Stichworte rausgesucht. Die sind zum einen einfach diesen Anregungen, dass du was zurückgibst. Also du kannst dir vorstellen, wie das funktioniert. Immer nur ein Wort oder? Es muss kurz sein. Du darfst gerne auch in einem Satz antworten. Zum Beispiel Penis. Ja. Wir hatten, der Ahmed hat fast immer nur Scheiße gesagt. Das war dann ich fand es nichts. Also ich hätte mir mehr Inhalt gewünscht, aber jeder wie er will. Man kann das ja variieren. Code, Dumm. Ja, mach einfach. Ich fange jetzt mal an. Es ist viel aus dem Neusprech und viel aus dem Internet dabei. Ich weiß nicht, ob du da so affin bist, aber wenn es dir nichts sagst, dann denk dir deinen dadaistischen Nudismus dazu aus. Oh Gott, das werde ich nicht mehr los, das Image. Ja, naja, gut, ist jetzt, was mal draußen ist. Okay, ich fange an. Also, Snapchat. Wenig Ahnung davon tatsächlich. Ich glaube, das sind irgendwelche Bilder, die sich auflösen, oder? Smash or pass? Oh mein ja. Hätte ich jetzt das Jugendsprache-Lexikon wälzen sollen? Auch keine Ahnung. Boyfriend-Tag. Ach, falsche Liste, sorry. Wir machen weiter. Lügen. Nur um andere zu schützen. Wetten das? Hätte ich gern moderiert, wenn man mich gefragt hätte. Marvel-Filme. Zwei Kinder zu Hause, wenig Zeit für Kino, aber prinzipiell schön. Präsident. hoffentlich bald weg. Nintendo. Steinmeier? Nintendo Switch. Nintendo Switch? Oh Gott, ich bin mit Nintendo. Mit Super Nintendo bin ich groß geworden. Frankenschnellweg. Stau, permanent. Grapefruit. Als Saft zum Mischen, ja. Parship versus Tinder. Beides nein. Ich glaube an echte Menschen und echte Gefühle. Jabba, der Hut. Ich trage auch bei jedem Auftritt auch einen Hut. Schulzzug. Den Mann kann nichts stoppen auf seinem Weg ins Kanzleramt, als wird der Panzer fahren, irgendwie so. Also Tokyo Hotel, Hostel, Hotel. Gibt's die noch? Ja. Verderbtheit? Verderbtheit, meine Seele. Draw My Life. Draw My Life, das ist Englisch. Was heißt das? Zeichne mein Leben? Ja. Wird höchstens ein Strichmännchen. Okay, das war's jetzt erstmal. Chris, hast du noch ein paar? Naja, das ist schwierig, so aus dem FF, ne? Aus dem FF, ja. Ja, schön, danke. Das war, ich hab die Kategorie heute alternativ, sonst lese ich immer einen Witz an der Stelle vor. Aus dem Witzbuch meines Vaters. Ich habe leider das Witzbuch vergessen. Echt? Ja, leider. Ich hatte es sonst immer dabei. Ich habe so aus den 60er Jahren so ein Witzbuch für Jungen, das ist großartig. Hast du zusätzlich einen Witz auf Lager? Ja, Michael, du was kannst du mir für ja. Glück haben, dass der das Buch vergessen hat. Ich bin jetzt aber auch neugierig. Ja, aber was ist der schlechteste, der dir in Erinnerung geblieben ist, Christian? Was war der letzte? Was haben wir da vor dir? Das ist zum Thema gewesen. Das war, warte mal, ein Junge wird von der Polizei angehalten, weil sein Fahrrad das Licht nicht funktioniert. Und dann sagt der Polizist, ja, das macht 10 Euro Strafe. Und weil dein Hinterlicht funktioniert, musst du 20 Euro zahlen. Moment mal, damals hat es nur überhaupt kein Euro gegeben. Ja, ich erzähle es jetzt frei nach. Jetzt versau mir meine Pointe nicht. Ruhe auf den Bild. Ruhe. 1960. Also, du musst 20 Euro zahlen, weil sowohl Vorder- als auch Rück. Und dann sagt er eben, ja, ha, ha, ha, ha. Ich kenne den. Ja, und dann sagt er, ja, da vorne kommt der Manfred, der hat gar kein Fahrrad. Ja, ja. Genau, das war der Witz. Ja. Also, wenn dir... Fällt dir ein Witz ein? Weiß nicht, vielleicht ein Spruch. Es gibt, ja, sag doch mal irgendwas. Es gibt jetzt drei Arten von Menschen. Die einen, die nicht zählen können, und die anderen. das ist ja ganz okay. Ganz okay. Aber so. Bist du ein Witzetyp? Nein, du bist kein Witzetyp. Nee, lieber spontane Sachen tatsächlich. Ja, also, wenn ich mal, keine Ahnung, wenn irgendwie so eine Witze-Runde ist, wenn man abends so zusammensitzt. So, und jeder hat sein Witzebuch aus den 60er Jahren. Nein, und dann fallen einem die ganz guten wieder ein. Also ich könnte schon auch einen guten erzählen, aber der dauert halt 5 Minuten. Ist komisch, bei mir ist es immer umgedreht. Immer wenn ich einen bräuchte, habe ich keinen zur Hand. Nee, dann kommt's, dann fällt's mir ein. Also ich hätte jetzt auch einen, aber erst muss ich kurz überlegen. Der dauert aber zu lange, ist die Sendung rum. Echt? Ja, ja. Das ist. Da kann ich was erzählen. Ja. Ich spiele in einer Band. Ich war letztens auf Konzert. Achso, ich dachte, das war schon ein Witz. Nein, das war nicht. Leider ist es auch kein Witz. Es geht um eine Geschichte über einen Witz. Und stand die Vorband auf der Bühne und irgendwas hat nicht funktioniert von der Technik. Und dann haben sie einen Besoffenen auf die Bühne gelassen, was schon der erste große Fehler ist. Der, weil sie haben ins Publikum gefragt, hat jemand einen Witz? Dann hat der angefangen, Witz zu erzählen. Das war so eine wirklich so eine krasse Zote. Halt, also wirklich unterste Schublade und hat einfach nicht aufgehört, diesen scheiß Witz zu erzählen. Und es kam immer keine Pointe. Und dann, was machst du dann? Du kannst ja nicht von der Bühne runterschicken, wenn das Publikum jetzt auf die Pointe von dem scheiß Witz wartet. Also das, ich erzähle nicht den Witz, aber er war auch wirklich nicht gut. Also er war, da wäre mein Mexien-Witz, den ich gerade erzählt habe, wäre da schon um einiges besser gewesen. Mein Mexien-Witz. Was macht man als Poetry Slammer, wenn das Mikrofon ausfällt? Passiert so gut wie nie tatsächlich. Ich hatte es einmal, da haben wir dann einfach, das war ein Teamauftritt, da ist ein Kabel, ist halt Kabelbruch, ging ein Mikrofon nicht mehr, dann haben wir eben beide Mikrofone weggestellt und haben beide eben unplugged gemacht. Also geschrien quasi. Ja. Ja. Das ist, bei den meisten Räumen geht's. Mikrofon ist dann eher so eine Sicherheit, dass man halt die Stimme besser kontrolliert. Die meisten Räume sind aber so konstruiert, dass man auch ohne Mikro noch verstanden wird. Aber hast du schon mal einen Blackout gehabt auf der Bühne? Ja, bei einem Gedicht tatsächlich. Also so beim Moderieren nicht, da geht's nur irgendwie, da muss man vielleicht mal kurz was überlegen oder verspricht sich und sagt irgendwas Falsches mal und korrigiert sich dann wieder. Ich habe in Ebersberg war das, glaube ich, ich habe 3 Kurzgedichte gemacht und beim letzten komme ich 5 Zeilen weit und weiß absolut nicht mehr weiter. Aber ich meine, ja, gar kein Problem, ich fange nochmal an, waren ja erst 5 Zeilen. Und komme wieder genau bis zu der Stelle. Und dann sage ich, ja, sorry, Text ist weg und bin dann ab. Publikum war trotzdem begeistert. Ich meine, die haben ja gesehen, dass ich was kann. Ich war das Finale schon. Von den 3 Gedichten haben ja 2 funktioniert. Wenn du es schaffst, das Publikum am Anfang irgendwie einigermaßen abzuholen, dann nimmst du dir sowas nicht übel, oder? Dann ist so die. Ja, Fehler werden wir ziehen. Also, wenn man nicht hochgeht und versucht, die Leute irgendwie absichtlich zu langweilen, ist es überhaupt kein Thema, wenn da mal ein Texthänger ist oder man sich verspricht. Also, es ist ja dann, man wirkt dadurch ja menschlich. Ja, ich meine, das Publikum weiß ja auch, dass das nicht ohne ist, wenn sie da Anna Allah vors Publikum stellt. Also vors Publikum ist ja schmeißt. Ist ja nicht so gnadenlos immer, ne? Naja, ja, der Franke, ne, der Franke ist nicht. Ist der Franke gnadenlos? Ja. Die paar, die das Haus verlassen, sind ganz okay. Ah, okay. Na, die anderen bleiben daheim, so ist das also. Ja, Chris, Ja, machen wir mal Musik. Ja, also wenn ich was hätte. CD funktioniert, ja, deine CD funktioniert ja nicht. Jetzt können wir noch einen Frankenwitz reinschmeißen. Ja, ja, ja, ja, ja. Was ist ein gut gelaunter Franke? Ein Tourist. Ja, Mensch, wir haben die Witze. Also du hast, also und ist ganz, das so ein... Nimm da mal Beispiel dran, ganz ohne Witzebuch, ja? Ja, ja, ja. Das, ich mein, da weiß machen, dass das sind Klassiker. Chris, das sind Klassiker. Ja, jetzt das für sind. Unser Publikum, falls ihr eine Frage an den Michael Jakob habt, könnt ihr anrufen und zwar unter der 0911, jetzt habe ich einen Hänger, glaube ich, 45 00 666. Ja, genau. Er kennt es besser als der... Dreimal die 6. Ich wollte also noch 0911 45 00 666. Ja, oder vielleicht habt ihr vor, vielleicht seid ihr jetzt allein daheim, habt auf eurem Regal oben noch so einen Zettel liegen, weil ihr vor 2 Jahren euch gedacht habt, ich gehe jetzt zum Poetry Slam und trage das vor und habt euch nicht getraut. Dann könnt ihr gern über Telefon Poetry Slam machen und wir stimmen mit unserem Klatschwert ab, ob ihr gewonnen habt. Ja. Also wenn ihr wollt, ruft da an und lest eure Texte vor oder was weiß ich. Wir sind ein ganz liebes Publikum, also muss ich dazu sagen. Ja, also wohlwollend. Also wir klatschen auch, wenn der Witz jetzt... Also, oder auch wenn das Gedicht... Ja, das machen wir ja bei deiner Witze auch, ne? Ja, eben. Das muss ja auch sein. Ja. Beschweren ist auch schön. Beschweren macht auch manchmal einfach Spaß. Ne? Ich beschwere mich zum Beispiel auch gern über mich selber. Über dich selber? Ich habe so einen Kummerkasten bei mir zu Hause. Das ist ja eine geile Idee. Ja, den leere ich aber nicht. Der quillt schon über. Der eigene Kummerkasten. Ja, man muss ja auch mit Selbstkritik umgehen. Ja. Das heißt, ich schreibe, wenn ich sage, das war jetzt wirklich nichts heute, dann schreibe ich es auf den Zettel und werfe es in meinem Buch Kummerkasten rein. Okay. Bis der irgendwann aufquillt. Soweit ist es aber noch nicht. Wird er dann auch mehrmals am Tag manchmal quillt? Oder ist das mal das einmalig? Das ist abhängig von meinem Zustand. Ich habe ja vorhin erzählt, eingangs zur Zeit ist eher nicht so gut, ne, wegen dem Wetter. Dann sage ich ja, scheiß Wetter und du aber bist auch Wetter blöd. Das Wetter ist doch gar nicht so schlecht zur Zeit. Also. Es geht, das ist tückisch, das Wetter. Ja. Aber man redet nicht über das Wetter. Wir haben heute schon über Geld geredet, wie blöd. Wir haben über Wetter geredet. Was soll denn das werden für eine Sendung? Religionen. Wir müssen unbedingt noch über Religion reden. Hast du Lust über Religion? Nein, nein. Nein, ja, warum denn nicht? Um Satans Willen, nein. Ja, gut, dann reden wir nicht über Religion. Eine Frage, ja, dann, ich halte dich nicht zurück. Und zwar, ich wäre der Letzte, der dir da reinredet. Es sind zwei Fragen in einer. Ja? Wo war deiner Meinung nach dein schönster und bester Auftritt und was ist da vor Publikum eigentlich dort? Ist das Publikum so immer dasselbe? Geht es so in alle Richtungen oder ist das total verschieden? Nehmen wir mal zuerst die zweite Frage. Das Publikum ist wirklich immer dasselbe. Also in allen Orten. Das reist mit durch ganz Deutschland, damit es einfach keine Überraschungen gibt. Also wir legen im Vorfeld den... Du musst durchhalten, mach weiter. Der hat es dir geglaubt, mach weiter. Bis zu einem gewissen Punkt. Das ist location-abhängig tatsächlich. Das ist location-abhängig. Es gibt nicht das Slam-Publikum. Es ist klar, dass in Würzburg und Erlangen und Bamberg, wo die Studenten Hochburgen sind, dass da halt einfach auch Studenten im Publikum sitzen. Ja. In Städten wie Fürth. Die natürlich eine ganz Fürth, andere, was ist das überhaupt? Die eine ganz andere Erwartungshaltung natürlich haben, weil es Studenten sind als der Normalbürger, denke ich. Ach, Studenten sind keine Normalbürger, sind Bürger zweiter Klasse. Das sind Studenten. Ach so, okay. Da muss man ein paar Stilmittel einbauen in die Texte und wenn man vor dem Pöbel spielt, dann macht man eher eine reduzierte Sprache. Also wir haben auch immer zwei Versionen von unserem Text. Für die Studenten, der die war Studenten nicht so und die coolen Hipster. Der hatte pro Satz nur 3 Fremdwörter drin. Ja? Ja, ganz viel Fong zum Beispiel benutzen zur Zeit. Genau. Ist das so, geht diese Jugendsprache? Ein nicer Abend. Eins nicer Abends von Spaßfaktor her. Es ist schon so, dass solche Einflüsse natürlich mit reinfließen. Thematisch hatten wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren natürlich auch viel zum Thema Flüchtlinge. Mhm. Aber jetzt versuchen wir die Frage noch schnell richtig zu beantworten. Ja. Also in Fürth zum Beispiel ist ein sehr gemischtes Publikum. Da sind von der 16-jährigen Schülerin bis zum 60-jährigen Rentner alles auch schon gleich verteilt, sage ich mal. Mhm. Nürnberg ist ein bisschen jünger. Wo wissen wir nicht warum, weil gut, man ist jetzt eigentlich auch so ein Traditionshaus. Wenn man da ins Restaurant rüber guckt, ist es komplett andersrum als bei uns zusammen im Slam. Ansbach. Die wollten vielleicht da auch Slam, aber die wollten sich erst eine Grundlage schaffen. Erst mal das Schäufele essen. Ansbach ist wiederum ein sehr junges Publikum. Also es ist immer so abhängig, in welchen Location. Es macht auch einen Unterschied, ob man im Theater jetzt spielt oder ob man im Jugendhaus spielt einfach. Das ist ja auch noch. Es gibt Leute, die gehen aus Prinzip nicht ins Jutz. Auch wenn die Kulturprogramme in vielen Jugendzentren sich eigentlich an Erwachsene richten. Ich gehe da nicht rein. Ja, eben. Da ist mein Schäufele. Ja. Nee, aber pass auf, das ist jetzt mal kurz, ich hoffe, ich verwirre dich jetzt nicht, aber Chris, diese Frage, wie das Publikum ist. Ja, das hat mich schon. Ich habe noch nie in meinem Leben tatsächlich in einem Interview gehört, wo jemand gefragt wurde, wie ist bei euch so das Publikum, dass der irgendwie sagt, naja gut, der ist im Schnitt ist der 30, dann ist er Student. Ja, das interessiert mich schon, ob jetzt da vermehrt jetzt jüngere Leute hingehen, was für ein Klientel das da hingeht. Ja, überwiegend hübsche junge Single-Frauen, weil die scharf sind auf mich. Okay. Ah ja, okay. Ja, okay. Ja gut, damit war ja die Frage eigentlich beantwortet. Ja, ja. Haben wir es geschafft? Oder? Man kann ja versuchen, normal das Interview zu führen. Ja. Man kann es ja mal probieren. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt scheiße. Wenn du deinen Witzebuch vergisst, dann habe ich auch keinen Bock mehr, produktiv mitzuarbeiten. Ja. Ich kann auch nicht immer wie eine Maschine 24-7 durchrattern. Das geht nicht. Ich schon. Also alles in Bewegung setzt, um das Witzebuch herzubringen. Aber es ist ja alles immer scheißegal. Du setzt dich rein. Ja, wen haben wir denn heute? Da frage ich erst mal. Hast du wieder so einen Poetry Slammer mitgenommen? Weißt du den ersten Teil der Frage nochmal? Das ist auch schon scheißegal. Ich habe es eigentlich vergessen. Ja, okay. Der erste Teil der Frage war, wo der schönste Auftritt war. Ah, ich kenne mich aus. Ich hab da. Ja. Also ich glaube, wenn ich so ganz tief in mich reinfühle, das heute hier ist schon ganz vorne mit dabei. Das ist schön. Ja. Freut uns. War auch die richtige Antwort und dabei belassen wir es. Ja, ich habe vorhin, ein Vögelchen hat mir gezwitschert über dich. Dein Name fällt tatsächlich immer wieder, wenn man in der Region aktiv ist, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil du halt auf fast jedem zweiten Plakat in der Stadt irgendwie dein Hut in die Kamera hältst. Warte mal, wie das bei der Bundestagswahl wird. Ja, das ist auch noch so eine Frage. Nach hebst du dir auf. Meine Frage war, natürlich. Ich habe gehört, zwitscherte, dass du in der FH Nürnberg ab und zu als Dozent oder irgendwie Putzkraft arbeitest. Was machst du da? Praktikant. Und interessant wäre für mich vor allem der Bezug Wissenschaft beziehungsweise halt Pädagogik und Poetry Slam. Also vielleicht ist es dem einen oder anderen Studierenden schon aufgefallen, dass die Toiletten in den letzten 3 Jahren eine deutliche Qualität hinzugewonnen haben. Ich habe da ein sehr bewährtes Hausmittel basierend auf Essig. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nein, ich habe ganz offiziell einen Lehrauftrag, beziehungsweise sogar zwei, einen für Poetry Slam, einen für Improvisationstheater im Bereich CAP, also Kultur, Ästhetik, Bewegung, gehört zur sozialen Arbeit, ist aber auch als AW-Fach frei. Also man kann da, wenn man an der TH Nürnberg studiert, kann man dieses Seminar belegen und sogar Noten für bekommen. Und also was ist aber jetzt nicht verstanden? Noten. Also, ach so, okay. Wenn man das als AW-Fach hat, bekommt man da wirklich eine Note. Akustisch. Chris war schon lange nicht mehr in der Schule. So eine Traumaerfahrung. Ja, bitte nicht drüber sprechen. Ja, weiter. Okay. Und das ist für mich auch sehr spannend, weil da hat man Zeit. Das ist nicht so wie ein Schulworkshop, so, wo die Lehrkraft in 4 Schulstunden das Thema Poetry Slam durchpeitschen möchte. So, man hat eben ein komplettes Seminar, also 26 Semesterwochenstunden oder 26 Unterrichtseinheiten sind es. Entschuldigung, und hat einfach Zeit, mit denen zu arbeiten. Ist das dann theoretisch aufgezogen oder eher praktisch? Wir haben eigentlich ausgemacht, dass du deinen Hustenreiz unter Kontrolle hast in der Sendung. Ich muss mal was trinken. Gut, Chris, ist das eigentlich dann mehr theoretisch, dieser Unterricht, oder mehr praktisch, Chris? Was für Unterricht? Ja, dieser Poetry Slam Unterricht an der TH. Ich war noch nicht dort, aber wenn er mich einmal einlädt, dann komme ich einmal vorbei. Muss ich erst einschreiben. Er sputzt mir zusammen ein Klo mit Essig und dann ja, erzähl mal, gibt es einen theoretischen Unterbau bei Poetry Slam? Natürlich. Dadurch, dass es ja für soziale Arbeit ist, machen wir ja die ganze Metaebene auch. Also wie baue ich selbst solche Workshop-Projekte auf, auch jenseits von Poetry Slam allgemein, wie baue ich Workshops auf, wie organisiere ich Veranstaltungen, wie wirkt Sprache, wie kann ich auch mit Sprache mich vor Manipulation schützen? Und solche Sachen sind dann natürlich wieder dabei. Und ist das ein Seminar, was für angehende, ich nenne es jetzt mal Pädagogen, wahrscheinlich ist Sozialarbeiter richtiger, ich weiß es nicht. Aber siehst du da eine Möglichkeit, pädagogisch mitzuarbeiten mit dem Medium? Und wenn ja, wie kann das funktionieren? Gibt es da irgendwelche Projekte, von denen du erzählen kannst? Oder? Also Poetry Slam wird sehr, sehr häufig sogar im pädagogischen Bereich angewendet. Seit auch vielen Jahren würde ich jetzt sagen schon, ist ja auch mittlerweile auch im Deutschunterricht angekommen und der pädagogische Ansatz, der dahinter steckt, wir werden voll ernst gerade, merke ich. Ja, der pädagogische Ansatz, der dahinter steckt, ist natürlich schon also ich, wenn ich jetzt Jugendlichen sage, klingt es weiter, natürlich auch jungen Erwachsenen oder auch Erwachsenen oder Migranten, egal, den Leuten so ein bisschen Spaß an der Sprache natürlich mitzugeben, also dafür zu begeistern, was man mit Sprache auch erreichen kann, sich einfach auch zu trauen, dass sie das sich ausdrücken kann. Beim Poetry Slam geht es ja nicht um gute Grammatik oder um gute Rechtschreibung, sondern geht es einfach darum, die Worte zu finden, die das ausdrücken, was ich transportieren möchte. Mhm. Und das kann man lernen, also da gibt es natürlich theoretische Grundlagen. Rhetorik ist natürlich ein großes Feld. Und was man eben auch lernen kann, ist Körpersprache. Also das kann man in 2 Stunden, kann man da einen Crashkurs Körpersprache machen und dann stehst du halt nicht mehr wie ein Schluck Wasser vor Menschen, sondern vielleicht wirklich, du siehst dann vielleicht souverän aus, auch wenn du tief drin ängstlich und schüchtern bist, so wie ich es auch immer bin vor jedem Auftritt, aber du kannst zumindest so tun, als wärst du souverän. Ja. Also die viel beschworenen Soft Skills stehen da auch im Raum. Die stehen dann im Raum, also selbst wenn man danach nie auf einem Poetry Slam mitmacht, hat man bei diesem Workshop was gelernt. Okay, also auch für die Leute, die, wie soll ich das jetzt formulieren, Leute, die sich denken, Mensch, ich weiß nicht, ob ich auf die Bühne gehöre, vielleicht wäre auch tatsächlich der Poetry Slam mal so eine Sache, wo man sagen kann, ich kann es mal ausprobieren, höchstwahrscheinlich werde ich nicht in Grund und Boden mich schämen müssen, wenn mal was nicht klappt, habe ich das richtig verstanden vorhin? Hoffentlich, oh mein Gott. Wir haben noch 10 Minuten, wir können jetzt noch ganz schnell über irgendwas reden. Chris, hast du Dingsbums, hast du? Warte mal, lass mal jetzt mal aushusten. Ja, gut, ist ja auch. Ich habe irgendeinen dummen Spruch in den falschen Hals bekommen. Ja, ist Karma, weiß ich nicht, vielleicht. Wahrscheinlich. Karma. Ja, genau. Kannst du ein Gedicht auswendig, spontan? Von mir, ja. Solange die ersten 5 Sätze. Es reicht auch die ersten, genau. Dann fang doch mal einfach an. Ich schreibe gerade den Struwwelpeter um, quasi auf eine neue Version, die auch der Zeit angemessen ist, weil zum Beispiel Daumenlutschen macht ja keine mehr. Die Kids von heute laden sich die Daumenlutsch-App runter und schieben das iPhone quer in den Mund. Deswegen mache ich die Version 2.0, versuche aber Brutalität und Reimniveau des Originals beizubehalten. Und meine Version vom Suppenkasper ist jetzt die Geschichte vom Fastfood Hannes. Und wenn ich die mal, ich kann es auch komplett durchmachen, dauert eine Minute. Ja, gerne. Als richtig kleiner Junge schon aß Hannes nicht bloß eine Portion Pommes, nein, er aß meist 2 mit Ketchup und auch Mayo bei. Die Eltern lebten laissez-faire, drum aß der Hannes immer mehr, da niemand ihn errettete, er dann auch schnell verfettete. Man tat den jungen Körper schinden, mit 4 konnte er sie nicht mehr binden, die Schuhe, das war ihm zu schmerzlich, denn er wog den Kilo 60. An Sport war auch nicht mehr zu denken, zum Jahrestage statt Geschenken bekam er stets einen Besuch bei Burger King, das war sein Fluch. Er fraß die Burger wie kein anderer und war zum Kalorienverwandler in Fett, sodass es niemand wundert. Mit 6 wog er schon über 100. Mit 8 ist es dann geschehen. Wer es wollte, konnte es wirklich sehen. Um Hannes dünne Kinder schwebten, die in Umlaufbahnen lebten. Mit 10 verdunkelte er die Sonne. Er wog zu jener Zeit 1 Tonne. Die Kinder sagten, schau mal, jetzt lebt an Land ein Blauwal. Und unter einem lauten Krach gaben 1 die Beine nach. Nun schob man ihn von hier nach dort mit Aufschrift Achtung Schwertransport. Mit 12 passt er nicht mehr ins Haus. Mit 13 war es schließlich aus. Herzverfettung, Cholesterin, ein schneller Tod, trotz Medizin. Er fiel zu Boden, Menschen guckten, Seismographen weltweit zuckten, Vögel auseinanderstoben, schimpfend auf den Wipfeln droben. Um ihn sanft ins Grab zu legen, mussten Kräne ihn bewegen. Am Friedhof ist sein Grab zu sehen, nur in Parzelle 6-10. So, damit hat Michel Jakob den Schnickschnack Poetry Slam Preis in Ermangelung an Konkurrenz gewonnen. Mit der Masche habe ich jeden meiner Poetry Slam. Weil alle weg waren auf einmal. Nee, super. Ist dann Wilhelm Busch. Ist es von Wilhelm Busch? Nee, oder nee, es war nicht von Wilhelm Busch. Wer hat denn das geschrieben, das Original? Struwwelpeter? Struwwelpeter, das ist eine gute Frage. Ist es Grimm? Nee, das ist, wenn dann ist es Fallersleben? Nee, Fallersleben ist es auch nicht. Oh, das ist wirklich eine gute Frage. Ja, also irgendein Deutscher. Wenn ihr uns diese Frage beantworten könnt. Ruft jetzt an 0911 45 00 66. Genau, und dann können wir eigentlich was machen. Eine Freikarte. Danke. Eine Freikarte für den Poetry Slam. Wo? In Hamburg. In Hamburg, nein. Das sind auch keine so Popelfragen wie auf RTL 2, wenn man einen Flachbildfernseher gewinnt und dann so, was ist die Hauptstadt von Rom? Sondern, was? Du kannst dann ein Flachbildfernseher gewinnen, was bei Frauen da schon los? Weiß ich nicht. Nee. Musste öfter. Der gewinnt eine Frau. Nein, schon. Also, ganz gemein, Freikarte für den nächsten Post. Okay, aber ihr müsst uns die Frage beantworten. Von wer verfasste den Schrubbelpeter? Der Schrubbelpeter, genau. Ja. Jetzt schnell googeln. Aber das, ja, ihr könnt zur Not auch. Es gibt bestimmt auch einen Wikipedia-Eintrag über den Schrubbelpeter. Bestimmt. Ja. Ist das jetzt das Ende? Ist das jetzt das Ende? Soll es das gewesen sein? Was soll jetzt noch kommen? Graue Flächen, Wippen, Wogen, weit die Flächen hergezogen, der Drescher mäht. Ich wünsche mir, du könntest Andreas zum Poetry Slam einladen und er könnte was schreiben, ja, und könnte auftreten. Und ich buh dich dann aus, Andreas. Du musst dir erst mal klonen. Wenn ihr wollt, dass der Andreas das bei nächsten Poetry-Slam auftritt, ruft jetzt an. Ja, schreibt auf Facebook. Aber wir haben leider wirklich, also manchmal rufen sie an. Ja, wenn es dann um Hundekacke in Nürnberg geht, dann rufen sie an, ja, unsere Zuhörer. Aber wenn es zum Beispiel was Kreatives geht. So. Wir hatten ja zum Beispiel auch den Schnickschnack-Fotowettbewerb ausgelobt. Hat sich auch keiner wollte ein Bild von der Pfütze. Es ging nur darum, fränkische Pfützen zu fotografieren. Und man hätte dann eine Pfütze gewonnen. Ja, aber das wollten sie nicht. Vorm Haus. Großartig. Ja. Furchtbar, oder? Ja. Also die, ich weiß nicht, Also wir machen das jetzt so. derjenige, der anruft, der kriegt eine Karte zum Poetry Slam, ja, versprochen. Und wir lösen gleichzeitig das Nürnberger Hundekacke-Problem. Vielleicht ruft jetzt jemand an. Ja gut, oder meldet euch bei Facebook auf facebook.com/schnickschnackg mit zweimal Doppel-G. Du darfst auch nochmal deine Internetauftritte oder wenn du irgendwie Werbung noch machen willst, jetzt kommt der Blog mit der Werbung. Also Blog mit der Werbung? Ja. Das reicht nicht. Das reicht. Ich habe vorhin schon gesagt, also frankenslam.de sind alle Termine zu finden, die so in Franken uns übermittelt jetzt werden. Jetzt haben wir Anruf. Ich, ja. Hallo, wer ist denn da? Ja, Maren Omfeld, das war Busch. Wilhelm Busch. Da war doch Wilhelm Busch. Okay, Marin, bleib dran. Bleib dran. Wir schreiben deine Adresse auf. Ja, während der Musik. Warte, ich mach das. Aber jetzt müssen wir. Bleib einfach dran. hör noch kurz zu. Und du darfst noch ganz schnell deine Internetseitensachen. Ach, das ist wirklich Busch? Hast du das recherchiert? Das ist jetzt egal, die Marin hat angerufen und die kriegt jetzt die Karte. Sie haben gesagt, sie kriegt an, ja. Aber wir müssen das noch richtig stellen, wenn es nicht ja, aber du hast das recherchiert, oder? Weißt du es sicher? Also Busch wüsste ich, glaube ich. Weil hat mein Freund verraten. Wie bitte? Wer hat es verraten? Hat mir mein Freund verraten. Ah, okay. Hat er studiert? Ja. Hörst du uns, Marin? Ja. Ja. Okay, bleib dran. Dann kommt gleich Musik und wir moderieren ab. Bitte kurz dranbleiben. Gut. So. Meine eigene Homepage ist www.michaeljakob.de. Einfach auch zusammengeschrieben und Jakob mit K. Und wer auf Facebook ist, darf gerne Daumen heben bei facebook.com/Jakob, auch wieder mit K. Michel, ohne A und E. Da freue ich mich, wenn ich morgen zwei Fans habe statt einem. Und wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Michael Jakob, vielen Dank. Gerne. Jo. Viel Erfolg weiterhin. Und vielleicht sehen wir uns hier wieder mal. So. Dran, boah, schön. Dranbleiben, jetzt geht's weiter mit Onda Latina. Ich mach schon mal Zwischenmusik an, wenn das klappt. Tut's das? Nein, tut nicht. Mensch, immer dasselbe. Und dann kommen wir mal zu der Marin. Genau. Ach, falsches Ding, Mensch, ich bin ja auch. Haha. Okay. Viel Spaß bei Onda Latina. Tschüss. Tschüss. Sie hörten Schnickschnack. Der aufregend unaufregende Podcast aus der Metropolregion Nürnberg. Besucht uns doch auf Facebook unter facebook.com/schnickgiggelschnackgiggel mit zweimal Doppel-G. Oder abonniert uns auf iTunes oder auf irgendeinem dieser Podcatcher.